Bushaltestelle Forecourts vor dem obersten Gerichtshof im Zentrum von Dublin. Über dem Justizgebäude mit seiner riesigen Kupferkuppel weht neben der irischen Fahne auch die Europaflagge. Von Plakaten an der Haltestelle blicken Kandidaten für das Europaparlament herab, ohne allerdings sonderlichen Eindruck zu machen. What is the European election? Somebody's going to represent Ireland in Europe, isn't it? Yeah, I don't know anything about it, love. No. Was? Europawahl? Da müsse es wohl darum gehen, dass jemand Irland in Europa vertritt. Nicht wahr? Nein, davon wissen sie nichts, bekennen zwei ältere Damen. Und das junge Paar, das mit ihnen auf den nächsten Bus wartet, zuckt ebenfalls mit den Schultern. Europawahl, damit könnten junge Leute nicht viel anfangen. Und um ehrlich zu sein, das interessiere hier keinen. Desinteresse, das auch von den Meinungsforschern bestätigt wird. Obwohl die Iren den Lissabon-Vertrag per Referendum abgelehnt haben, spielen europäische Themen so gut wie keine Rolle. Die große Mehrheit will vielmehr ihre Regierung abstrafen für die beispiellose Wirtschaftskrise, die Irland die heftigste Rezession aller Industrieländer eingebracht hat. Aus dem keltischen Tiger ist innerhalb kürzester Zeit ein Staat geworden, der auf 14% Arbeitslosigkeit zusteuert und sich am Rande des Bankrotts bewegt. Wir werden diese Kommunal- und Europawahlen überleben, so stellt Premierminister Brian Cowen schon klar, dass er trotz des erwarteten Debakels für seine Fianna Fáil-Partei nicht zurücktreten will. Sein Bemühen, den Lissabon-Vertrag in einem zweiten Referendum doch noch verabschieden zu lassen, wird durch eine Wahlniederlage auch nicht beeinträchtigt. Denn der Unmut über das Sparprogramm der Regierung kommt jetzt vor allem den großen Oppositionsparteien zugute, Fine Gael und der irischen Labour-Partei, die beide ebenfalls für den Lissabon-Vertrag eintreten. Und ein zweites Nein bei einem neuerlichen Referendum gilt auch als eher unwahrscheinlich, wenn man sich in Dublin umhört. Yes, I think you'd have to be. I think that we should have voted yes. Ja, wir müssen zustimmen. Wir hätten beim ersten Mal schon mit Ja stimmen sollen. Es wird wohl ein Ja werden, nur deshalb, weil wir jetzt in einer Rezession sind und uns von Europa Hilfe erwarten. It'll be yes, and I think that's something to do with the fact that we're in recession now. We'll be looking to Europe for assistance. Diesen Meinungsumschwung, dass die Iren den Lissabon-Vertrag bei der im Herbst geplanten zweiten Volksabstimmung billigen werden, belegen auch die jüngsten landesweiten Umfragen. Dementsprechend haben die Vertragsgegner, trotz ihres Erfolgs beim Referendum, nun keine allzu guten Karten an den Urnen. Die Sinn Féin, die einzige im irischen Parlament vertretene Partei, die den Vertrag ablehnt, muss nun sogar um das eine Mandat fürchten, über das sie im Europaparlament verfügt. Und der prominente Anführer der Nein-Kampagne, der Unternehmer Declan Ganley, dessen Libertas-Bewegung nun in zahlreichen Ländern kandidiert, droht ausgerechnet in seiner Heimat zu scheitern. Von drei Libertas-Kandidaten gelten zwei als aussichtslos, nur Ganley selbst, der in Irlands Nordwesten antritt, werden Chancen eingeräumt, wenn auch keine allzu guten. Die Vertragsgegner könnten ihren Wortführer und wichtigsten Geldgeber verlieren. If I didn't get a mandate, if I didn't win my seat, I wouldn't feel that it would be the right thing to lead a campaign against the Lisbon Treaty. Wenn ich nicht gewählt werde, wenn ich keinen Sitz im Europaparlament bekomme, dann kann ich doch keine Kampagne gegen den Lissabon-Vertrag führen, dann werde ich die Botschaft zur Kenntnis nehmen, denn ich bin ein Demokrat, ich kann ein Nein akzeptieren. If they don't, then I will have received the message because I am a Democrat. I can take no for an answer.